schon einmal darüber nachgedacht, was der Herr des Himmels alles für dich macht? Wie er Regen, Sonne, Wind und Wolken lenkt und das, was wir brauchen, er aus Gnaden schenkt. Danke, Herr, denn du schenkst uns den Sonnenschein, schenkest auch den Regen und gibst das Gedeihen auf die Felder, Äcker, Wiesen, Flur und Wald. Deine Hand mit wunderschönen Farben malt. Ohne zu bezahlen hören die Vögel wir, wie sie täglich singen ihre Melodie. Trinken frisches Wasser, Herr, aus deiner Hand, ernten reife Früchte aus dem Ackerland. Danke, Herr, denn du schenkst uns den Sonnenschein, schenkest auch den Regen und gibst das Gedeihen auf die Felder, Äcker, Wiesen, Flur und Wald. Deine Hand mit wunderschönen Farben malt. Köstlicher als alles auf der Erde ist Geschenk des Vaters, der Herr Jesus Christ. Lass ihn in dein Leben und er gibt dir dann Fried und Freude ins Herz und führt dich Himmel an. Danke, Herr, denn du schenkst uns den Sonnenschein, schenkest auch den Regen und gibst das Gedeihen auf die Felder, Äcker, Wiesen, Flur und Wald. Hand mit so wunderschönen Farben malt. Danke, Herr, denn du schenkst uns den Sonnenschein, schenkest auch den Regen und gibst das Gedeihen auf die Felder, Äcker, Wiesen, Flur und Wald. Deine Hand mit so wunderschönen Farben.